wirklich, wer ich bin. Wer ich bin. Wenn du wirklich wissen willst, wer ich bin. Wer ich bin. Dann nimm dir ein bisschen Zeit und setz dich hin. Ich hab gehört, die Leute reden über mich. Eigentlich juckt mich sowas nicht, denn viele reden, shit. Es hieß, ich wäre dämlich und ich wisse ziemlich wenig. Ja, ich weiß nicht viel, aber was ich weiß, weiß ich auf ewig. Es hieß, ich hätte kein Talent zum Rappen oder Singen. Aber ob Mann oder Frau, erwachsen oder Kind, jeder weiß mein Scheiß zu schätzen, weil ich's wirklich ehrlich bring. Und mir egal, was du denkst, Junge, ja, ich mach mein Ding. Es hieß, ich wäre crazy und ein durchgeknalltes Schwein und verrückt nach Musik wie Johnny Cash in Walk the Line. Und die Karriere, die ich mach, mich aus dem echten Leben reißt, es wäre eine Frage der Zeit, bis mir der Ruhm zu Kopf steigt. Ich bin gespannt, wo ich früher oder später land. Ne kleine Wohnung und ein paar Baggy Pants im Schrank, das langt. Und dann noch ein Bier in der Hand, das würde ich lieben. Richtig geil wär's, wenn all die Neider ihre Fressen hielten. Wenn du wirklich wissen willst, wer ich bin. Wer ich bin. Wer ich bin. Wenn es dich wirklich juckt, wer ich bin. Wirklich wissen willst, wer ich bin. Wer ich bin. Wer ich bin. Dann nimm dir ein bisschen Zeit und setz dich hin. Setz dich hin. Ich soll nicht rappen, ich würd eh nichts erreichen. Ich hab lang gewartet, um euch endlich den hier zu zeigen. Ich vertrete Hip-Hop überall, aber muss Rap nicht retten. Bin ein ganz normaler Typ, der wahnsinns Bock hat zu rappen. Es hieß, ich wäre zu jedem schlecht und gucke jeden böse an. Sorry für den kalten Blick, ist doch alles easy, Mann. Bist du cool, bin ich's auch. Guckst du auf, tick ich aus, reiz nicht aus. Scheiß lieber drauf, dann tu ich's auch, dann sind wir down. Es hieß, ich nehme das alles hier nicht so ernst. Mann, ich geb hier mein Leben rein, der Rhythmus ist mein Herz. Wenn es aufhört zu schlagen, dann lebt die Musik weiter, und zwar bis in die Unendlichkeit und noch viel weiter. Es hieß, ich wäre nicht bereit, sowas zu produzieren. Dachte selber nicht, ich wäre so weit, wie soll ich's formulieren? Es ist einfach Musik, diese krasse Energie, diese Kreativität, die förmlich aus mir sprießt. Wenn du wirklich wissen willst, wer ich bin. Wer ich bin. Wer ich bin. Wenn es dich wirklich juckt, wer ich bin. Wer ich bin. Wenn du wirklich wissen willst, wer ich bin. Wer ich bin. Wer ich bin. Dann nimm dir ein bisschen Zeit und setz dich hin. Setz dich hin. Yo. Wenn du wirklich wissen willst, wer ich bin. Wer ich bin. Wer ich bin. Wenn es dich wirklich juckt, wer ich bin. Wer ich bin. Wenn du wirklich wissen willst, wer ich bin. Wer ich bin. Bisschen Zeit und setz dich hin.